Hallo, wir sollten heute mal mit der Besprechung für unser Referat im Seminar anfangen. Hast du dazu schon Literatur gelesen? Ich werde dann morgen damit anfangen. Hast du in 2 Tagen Zeit, dich dafür zu treffen? Und sollen wir uns bei jemandem zu Hause oder in der Bib treffen?